Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Donnerstagnacht und wir sind zur Stelle. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht, der heißt Wolfgang. Und Wolfgang ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen und erstmal ein Dankeschön, dass du mir endlich zuhörst. Finde ich echt toll von dir. Super. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Wolfgang? Ich suche in Mirko. Das heißt, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad nach Krefeld von Düsseldorf. Ach, du suchst den verschwundenen jungen Mirko. Richtig. Der nun schon seit Wochen verschwunden ist und man hat alles Mögliche unternommen, um ihn zu finden. Bisher leider erfolglos. Ja, schade eigentlich. Und das ist sehr traurig, dass es so kommt. Ja. Und wie suchst du ihn? Ich suche also auch mal sämtliche Waldecken ab. Ja, aber hat das die Polizei nicht auch schon alles getan? Ja, die haben es wohl auch getan, aber ich sag mal, ich gehe noch mal ein bisschen gründlicher daran. Und wie gründlich gehst du denn daran? Ich gehe noch mal die ganzen Schrägen von den Bachläufen ab. Das hat die Polizei nicht gemacht? Ich gehe mal von aus, dass sie das auch gemacht haben, aber vielleicht mache ich es mal ein bisschen intensiver, gründlicher. Ich gehe jedes Waldgebiet gehe ich nochmal ab. Felder, ich finde einen Bauwagen, ich war schon im Wohnwagen drinnen, der herrenlos, der stand im Kriegenbeckersee, den ich dann aufgemacht habe, so dass ich mir vorkam wie ein Einbrecher, der dann im Wohnwagen knacken ist. Ne? Mhm. Und habe da reingeguckt, habe unter die Bettdecken geguckt, habe in den Schrank reingeguckt. Also dieser Junge ist jetzt wie viele Wochen verschwunden? Wenn ich jetzt richtig, also glaube ich jetzt 5 Wochen, ne? Wie viel? Geht fünfte Woche jetzt. Fünfte Woche jetzt, ja. Mhm. Ja, und die finden den einfach auch nicht, ne? Und das ist ja auch frustrierend für die Polizeibeamten. Ich weiß gar nicht im Moment, ob man noch, ich glaube, man hat aufgegeben, in der direkten Umgebung, in den Wäldern zu suchen. Das ist, glaube ich, vorbei. Das macht die Polizei nicht mehr. Ja, das haben die eingestellt, das ist richtig. Ne? Ich meine, gut, wenn die jetzt neue E-Mails bekommen, okay, dann suchen die natürlich dann weiter. Also deine Tätigkeit besteht darin, dass du überall da, wo auch die Polizei schon war, auf Feldern, Wiesen, in einem bestimmten Umkreis nochmal rumsuchst. Nicht nur jetzt, wo die Polizei schon war, aber auch so die Ecken, wo die Polizei noch nicht war. Das heißt zum Beispiel, vom Schloss Kriegenbeck ist ein bisschen weiter, ist der Grenzübergang Fengenloh, da ist ein Segelflugplatz. Dann gehe ich da nochmal die ganze Ecke ab. Hm. Da ist ja auch noch so ein riesiges Waldgebiet. Hm. Da gehe ich direkt nochmal ab. Ich gehe natürlich auch nochmal dahin, wo die also auch schon gesucht haben, zum Beispiel Mariendonk. Hm. Gehe ich nochmal schauen, gehe nochmal in das kleine Wäldchen rein und gucke mich da nochmal ein bisschen genauer um. Woher kommt das Engagement, Wolfgang? Ich weiß es einfach. Ja gut, ich weiß es schon, aber der hat irgendwie so eine enorme Ausstrahlung. Ja, der Junge, und der tut mir echt richtig leid. Du kennst diesen Jungen nicht persönlich? Nein. Du hast ihn nicht früher kennengelernt. Du kennst auch die Familie, die Eltern nicht? Auch nicht. Nein. Aber die tun mir echt leid, was da passiert ist. Und das ist ganz furchtbar. Und das ist auch eine Geschichte, die hat so eingeschlagen jetzt hier bei uns. Unfassbar, ne, was da abgegangen ist. Ne? Der Mensch, der hat einen ganzen Ort hat er kaputt gemacht, der hat einen Ort zerstört. Die jetzt alle, ne, das ist ja schon fast bald da, wenn er so bald Kinder lehrt. Wie viele Stunden am Tag bist du denn damit beschäftigt, mit dem Suchen? Ich fahre morgens von Düsseldorf so circa 7 Uhr los und bin dann so um 9 Uhr da, 9 Uhr, 10 Uhr, je nachdem, so 2,5 Stunden Fahrt. Und dann fange ich an. Jeden Tag? Ungelogen. Bist du arbeitslos zurzeit? Oder wie kommt? Ja, ich habe dadurch meinen Job auch verloren. Ne? Du hast dadurch deinen Job verloren? Ja, weil ich da so die Zeit jetzt investiert habe und habe also keinen anderen Gedanken mehr gehabt, mich dann irgendwann die Arbeit ein bisschen verlassen. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich war im Hotel tätig, Hotelküche. Und du hast deinen, Job aufs Spiel gesetzt wegen des Suchens? Ja. Das finde ich, also bei allem Respekt natürlich für dein Engagement. Ja. Aber das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, muss ich ja sagen. Ja, ich habe es einfach nicht zu intensiv bemüht. Dann ist die Arbeit eben halt ein bisschen vernachlässigt worden. Dann war ich auch mal ein bisschen schlecht drauf, ein bisschen verkrüppelt und so. Und dann hat der Arbeitgeber dich irgendwann rausgeschmissen. Und, ja, dann hat man gesagt, ja gut, aufgrund der Krankmeldung ist so. Ich meine, ich war gerade mal in der Probezeit, das ist natürlich dann nicht so toll. Ne? Okay, dann nochmal die Frage, die ich gerade schon mal gestellt habe. Woher dieses große Engagement, dass du sogar deine Arbeit dafür opferst? Weil ich möchte, dass der Junge gefunden wird, damit die Eltern auch mal abschließen können und gewissert haben, was mit ihm ist. Also wie gesagt, dein Respekt in Ehren, dennoch finde ich das schon etwas befremdlich, muss ich sagen. Ja, ich meine, ich kenne mich. Warst du in anderen Sachen früher auch so engagiert? Nee. Zum ersten Mal in deinem Leben bist du in ja, ich habe vorher immer so weggeguckt und habe in Zeitung gelesen, in dem Fernsehen gehört, er ist im Team verschwunden. Hm. Aber der hat mir also echt angetan, ne? Hast du eine Partnerin? Nee, ich bin leider Junggeselle, Single. Ja? Ja. Denn wenn du nicht Single wärst, wäre das ja auch vielleicht auch noch ein Problem in der Partnerschaft. Mhm. Das könnte sein, ja. Hätte sein können, ja. Dieser Junge hat es dir so angetan? Aufgrund des Fotos? Der hat so eine Ausstrahlung. Die haben mir den gezeigt auf Fotos und der hatte so eine super Ausstrahlung. Und machst du es wegen des Jungens? Machst du es wegen der großen Ausstrahlung, den der Junge hat? Oder machst du es wegen der Eltern? Ich mache es für beide. Also für den Jungen und für die Eltern. Mhm. Weil ich möchte, dass sie da abschließen können. Mhm. Weil das ist ja, weil ich bitte? Muss ja für die unerträglich sein, ne? Ja, darüber müssen wir gar nicht reden, das ist ganz schlimm. Und ich habe was? Auch so eine Ruhe, dass er einfach nicht gefunden wird, ne? Und die alles Mögliche auch getan haben, ne? Das sind ja Profis, die das ja alles dann machen, ne? Die sind ja hartgesottene Männer und die haben. Okay, alles klar, Wolfgang. Dennoch muss ich nochmal sagen, mich wundert es schon sehr, denn du tust ja etwas, was die Polizei schon getan hat, hochprofessionell. Du gehst ja keinen neuen Weg, ihn zu finden. Oder ja, teilweise die vielleicht. Ich gehe in Ecken rein, wo die nicht waren. Ne? Mhm. Dennoch, viele Bereiche. Ja, schon, okay. Aber dennoch kann man ja sagen, dass die Polizei das wirklich durchgekämmt hat und durchgekämmt hat. Und dafür gibst du deinen Beruf auf? Sag mal, hast du dich denn durch dieses Verhalten nicht auch bei der Polizei verdächtig gemacht? Ich glaube nicht. Nee. Vielleicht wäre gut, wenn ich jetzt am Abend schon mit dem Fahrrad zurückgefahren bin, das nochmal angehalten wird, wenn die Leute mal angerufen haben, das ist jetzt zum Tannen darum. Okay, das ist auch mal kontrolliert worden, nicht? Weiß die Polizei, dass du so intensiv aufsuchst? Ich war jetzt schon so oft da, ne, dass die mich schon so oft gesehen haben. Da. Ich war auch schon bei der Suche selber dabei, wo die gesucht haben, in Mariendonk. Ne, und dann, haben die dich in irgendeiner Weise auch befragt oder verhört? Befragt worden? Ja, eigentlich schon, haben die mich auch schon mal befragt. Ne. Also ich meine, ich bin ein sauberer Mensch. Ne, und ich bin nicht so ein Mistkerl da, der da sich an Kinder vergreift oder sonst was irgendwas macht. Ne. Ich meine, ich habe ein super Zeugnis, ein Führungszeugnis. Ja. Also, das kann ich ohne Bedenken gut vorlegen. Wie lange bist du schon solo? Ich bin jetzt schon eine Ewigkeit bald. Eine Ewigkeit, 3 Jahre. Was heißt eine Ewigkeit? 10 Jahre? Ja, kann man sagen, jetzt 10 Jahre, ja. Bist du heterosexuell oder homosexuell? Ich bin normal. Was heißt normal? Ja, normal. Ich glaube, heterosexuell, ne? Heterosexuell. Ja, also. Wie kommt es, dass du so lange keine Partnerin hast? Ich möchte es irgendwo auch nicht. Warum nicht? Nee, es ist einfach, es wäre für mich eine Belastung mit einer Partnerin. Ich bin gerne alleine, ich bin frei, kann tun, machen, was ich will. Ja. So, jetzt bist du durch deine Aktivität und durch dein Engagement bist du jetzt arbeitslos geworden. Wie soll es weitergehen? Ja gut, ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich auch wieder eine Arbeit finde. Da gucke ich natürlich auch nach dem Internet und solange ich also arbeitslos bin. Wie lange? Ich kann natürlich jetzt intensiv weitersuchen. Ich bin jetzt noch nicht lange arbeitslos, jetzt erst seit dem 5. Oktober. Ja. Und schaue eben halt auch im Internet, ob ich wieder auch eine Stelle finde. Wie lange willst du denn noch weitersuchen für den Fall, dass der Junge nicht gefunden wird? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Du bist jeden Tag unterwegs. Wie viele Stunden? Wie viele Stunden insgesamt dann? Wenn ich um 9 Uhr da bin, bin ich so 7-8 Stunden unterwegs. Unfassbar. 7-8 Stunden. Ja, ist eine lange Zeit. Ja, und wenn ich dann was, abends. Was fasziniert dich denn so an dem Jungen? Wie gesagt, diese Aufstrahlung. Was heißt das? Ja, sagt mir nichts. Jeder hat ein nettes Erscheinungsbild. Dieses Lachen, was er hat, was da in diesem Schaukasten da in Krefeld da gezeigt wird, eigentlich an diesem Parkplatz. Also, das ist die Faszination. Wenn ich hinfahre, nehme ich mir Kerzen und Blumen, lege ich dann dahin, jedes Mal. Mhm. Und bete auch, was ich noch nie gemacht habe, war auch jetzt in die Kirche in, was ich auch noch nie gemacht habe, habe damit gebetet, mitgesungen, kenne ich von mir eigentlich gar nicht. Mhm. Und bete, dass er doch noch eventuell auch mal heil nach Hause kommt, dass er vielleicht Peter vielleicht ihn noch in der Gewalt hat. Mhm. Ja, ich sag mal, und also vielleicht schon ein bisschen Wandel. Also, ich möchte dir nicht unrecht tun, dennoch habe ich ein etwas merkwürdiges Gefühl bei deinen Aktionen, das muss ich dir sagen. Ja, ich meine, gut, ist auch verständlich, dann kann ich auch verstehen. Ja. Aber ich möchte ihn irgendwie halt doch das mit den Jungen gemacht hat. Komm, jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, als du so geschwärmt hast von dem Jungen? Ja, kann ich mir schon denken. Dann stelle ich die Frage jetzt. Ja. Stehst du irgendwie auch auf Jugendliche oder Kinder? Nein. Nein. Mhm. Nein. Okay. Also das kann ich dir hundertprozentig versichern. Mhm. Das ist also nicht so. Kann ich jedem versichern. Okay. Da brauchst du dir auch diesbezüglich echt keine Gedanken machen. Also vorher würde ich mir die Finger abhacken. Okay. Und wenn das der Fall sein hätte sollen, dann hätte ich sofort Hilfe aufgesucht an einer Stelle und hätte da psychologische Hilfe genommen. Aber ich kann Du verstehst, dass man eventuell dann auf einen solchen Gedanken kommt, wenn man das so hört. Ja, das ist auf jeden Fall. Okay. So, Wolfgang, dann hoffen wir natürlich alle zusammen, dass dieser Junge bald gefunden wird für die Familie. Ja, Domian, ich hoffe es auch, dass der Junge noch gefunden wird. Ich meine, wenn ich nur einen Satz sagen darf, wenn derjenige zuhören sollte, ich hoffe, du erlaubst mir das, dann soll er bitte sagen, wo der Junge ist. Er soll die Polizei anrufen oder soll einen Brief hinschicken. Mhm. Er soll sagen, wo der Junge ist. Mhm. Ja, damit die Eltern endlich abschließen können. Ja, damit wir alle wissen, was los ist. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Alles Gute, Wolfgang. Ich bedanke mich auch und dir auch alles Gute. Und danke, dass du nochmal mit mir gesprochen hast. Sehr gerne. Ja. Und die Polizei, sage ich nochmal der Polizei, die Suche Mirko, ihr macht wirklich super, super Leistung und weiter so. Mhm. Und lasst euch nicht unterbuttern, ihr würdet schlechte Arbeit machen. Ja? Ich fände es ganz gut, wenn du, kommt mir so als Idee gerade, ich fände es ganz gut, wenn du vielleicht nochmal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen würdest. Mhm. Ja? Ja, hätte ich kein Problem mit. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Das ist Peter, der dich anruft. Wolfgang, und alles Gute wünsche ich dir. Ja, okay. Dir auch. Tschüss. Weiterhin viel Erfolg für deine... Dankeschön, auf Wiederhören. Gut, tschüss. 0800 220 50 50. Marion ist hier und Marion ist 57. Guten Morgen, Marion. Hallo, Domian. Hallo, Marion. Hallo, ich bin so ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, wir können miteinander reden. Ach, ich höre dich, verstehe dich wunderbar. Okay. Um was geht's denn, Marion? Sag ich gleich, aber ich möchte mal auf den letzten Anrufer. Sehr gerne, ja. Ich habe einen Moment hingehört oder hinhören müssen. Mutet sehr merkwürdig an. Mehr also sage ich nicht dazu. Ging es dir genauso wie mir? Übelst. Mhm. Ehrlich. Mhm. So, das war's. Okay. Also eigentlich wollte ich auf das Thema Friedhof zum Sprechen kommen. Von gestern unser Thema? Genau. Genau. Also wie gesagt, ich bin 57 Jahre alt und ob dieses Themas bin ich nochmal richtig aufgerüttelt worden. Mhm. Wir hatten als junge Mädels ein Treffen. Ich war 16 Jahre alt, also vor 40 Jahren oder 41 Jahren. Mhm. Meine Freundin war von einem Friedhofsverwalter, die Tochter. Mhm. Und wir saßen vom 31. Oktober auf den 1. November im Keller, wie das früher so war. Musik und mhm. ja, war das ein bisschen schaurig, weißt du, mit diesen Lämpchen und die Evangelien, die gehen dann am 31. und die Katholischen am 1. zum 1. Mhm. November. Und dann hat meine Freundin damals gesagt, Mensch, was habt ihr denn? Nur die Lebenden sind die Bösen. Mhm. Ja? Lass mich kurz was fragen. Wohnte diese Freundin auch auf dem Friedhof? Oder am ja, Friedhof? Ja, beim Vater, genau, im Haus. Ne? Und das war dann auf dem Friedhof, oder? Ja, ja, das war also das Haus. Also wenn man damals so reinging, das ist auch heute noch so. Ja. Also ich rufe aus Essen an, ja. Kann man ja offen sagen. Mhm. Dort ein bisschen anders. Aber das war ein Haus und ja, das Mädel ist da groß geworden und die hat sich halb tot gelacht, aber nicht wirklich. Darum rufe ich mal an, um mal klar zu machen, mich hat sehr gewundert, bis auf die Tatsache, das tut mir auch sehr leid, um die Frau, die ihren Gatten da verloren hat, ne? Mhm. Auf dem Friedhof, ja. Dass nicht ein junger Mensch anrief. Ja. Weißt du? Und da war es so an diesem Abend, wir mussten damals um 10, halb elf, wie das so war, mit 16, 17 zu Hause sein. Mhm. Und wir haben dann wie so eine Mutprobe. Dann geh doch mal entlang. Und die hat von ihrem Bruder, der 2 Jahre älter war, ein Messer mitgenommen. Mhm. Und hat gesagt, das macht mir gar nichts aus. Und ich gehe jetzt, also wir gingen, die letzten 2 oder 3, weiß ich heute gar nicht mehr, aber in etwa. Seid ihr auf den Friedhof gegangen? Also, nee, nicht wir. Also, wir waren in dem Haus. Ja. Direkt am Anfang. Also, man kam rein. Ja. Ne, und man war dann in dem Haus und wir saßen da im Keller und haben Musik gehört. Mhm. Und auch, ich sag jetzt mal so, heute würde man sagen Gothic, also, ne, wie das so war. Mhm. Und wir haben dann, oh, ja. Und dann hat sie gesagt, das macht mir nichts. Was gar nichts war, war das Ende vom Lied. Also, das kam mir noch mal so hoch gestern. Ich verstehe es nicht, auf was du hinaus willst. Was ist genau da passiert dann? Was habt ihr gemacht? Was passiert ist Folgendes, dass sie sagte, das macht mir nichts, ich gehe, weil wir wollten einen Beweis haben, ob die das wirklich schafft, dass das so simpel ist. Da hat sie gesagt, ich gehe doch bis zum Ende des Friedhofs. Da war also wie so ein Maschendrahtzaun. Also mhm. da kam man... Also die Mutprobe war, dass sie auf den Friedhof rausgeht, alleine. Nee, nicht raus, sondern über den ganzen Friedhof geht bis zum Ende. Okay, also raus aus dem Haus, über den Friedhof dann. Mhm, hat sie es genau. dann auch gemacht dann? Das hat sie getan. Ja, war es da schon dunkel? Das war, natürlich war ja. es dunkel. Es war halb elf, ja. 11 Uhr. Und wir gingen dann nach Hause und die Tatsache sollte sein, dass sie von ihrem Bruder, was sie auch getan hat, ein Messer mitgenommen hat, was am nächsten Morgen in einem Grab stak, ne? Nee, ich verstehe dich nicht so richtig. Also die ist dann, das Mädel ist dann rausgegangen, also ist auf den Friedhof gegangen. Ihr wart im Keller und habt Musik gehört. Mhm. Da war eine Mutprobe, die ist auf den Friedhof gegangen mit einem Messer. Ja. Und was hat sie mit dem Messer dann gemacht? Ja, sie sollte das Messer in das letzte, also allerletzte Grab, ja. das ist in der Straße weit, weit weg gewesen, ja. stecken. Ja, und wieder zurückgehen. Und das hat sie geschafft und hat den Mut dazu gefunden. Nein. Das hat sie nicht geschafft, weil wir hatten damals so 3 Moden. Mini, Maxi, Midi. Mhm. Und die hatte einen längeren Rock an. Mhm. Und die hat sich mit dem Rock in die, wie sagt man das, in die Erde verstreckt da. Die hat sich nicht selber geschädigt, gar nichts. Die hatte auch nichts. Die hat also ihren Was? Rock mit sich selber da verstrickt. In der Erde. Ja, also, aber sie ist dann wieder zurückgekommen? Nein. Und hat dann... Moment, sie ist nicht zurückgekommen? Nein. Wo ist sie denn geblieben? Ist sie an dem Grab geblieben? Ja, sie wollte aufstehen, mehrfach, und ist geblieben. Wie lange ist sie da geblieben? Das wissen wir nicht. Weder der Vater noch die Freundin noch. Wie? Wann kam das Mädel dann nach Hause? Ja, am nächsten Tag hat man festgestellt, dass sie an diesem Grab verstorben ist. Ach. Vor Angst. Die Mario, das ist aber kompliziert erzählt jetzt. Mann, jetzt habe ich aber ganz gespannt hier zugehört. Das Mädchen ist an dem Grab verstorben vor Angst? Ja, die hat ihren Rock. Lass das mit dem Rock, Mann. Die lag dann morgens tot an dem Grab? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, das ist so gewesen, dass die ihren Rock, also mit dem Messer reingesteckt hat. Also es hatte geregnet und ich kann das auch nicht so erklären. Aber niemand weiß doch genau, ob sie aus Angst gestorben ist oder ob irgendwas anders passiert ist, oder? Ja, so Fakt ist, dass die an einem Herzschlag. Ja? Doch, das wissen wir schon. Das weiß man schon. Mein Gott, das Mädel war 16 Jahre alt. Und weißt du, als ich das hörte da gestern mit Friedhof und sowas, da kam das nochmal, ich bin 57 Jahre alt. Ja, das glaube ich. Ich habe gedacht, mich hol das ab, ehrlich. Das glaube ich. Warum dann, ich jetzt bei dir aber, so aber, da, aber danach musst du doch Zeit deines Lebens Angst gehabt haben vor Friedhöfen, oder? Ja, ganz unbequem. Also, weißt du, meine Mutter hat immer gesagt, Kinder, weißt du, wir haben ja hier, ich rufe ja aus Essen an, ich sage das mal offen, frische Luft, wir haben ja hier nicht erst schon, wenn wir in die Groga gehen oder, ne? Friedhöfe haben Bäume und sowas. Ich habe immer blümerante bis merkwürdige. Das kann ich gut verstehen, wenn man so etwas erlebt hat. Ja, absolut. Ich verstehe. Also, und das war eine. Das weiß ich ganz, nicht ganz gern, um Gottes Willen, das wäre verkehrt jetzt gewesen. Aber nicht einer. Und warum ich jetzt bei dir anrufe, hat eigentlich den Hintergrund, was die sich denken, die jungen Leute. Das war damals eine Mutprobe. Weißt du, was ich meine? Und die wollte nicht sterben und die hatte auch, glaube ich, mal erst gar keine Angst. Ja, also ich hätte mal so erwartet in deiner Sendung, dass junge Leute sagen, kein Problem, so Gothics oder ich kenne mich da nicht aus, aber. Naja, vielleicht kommen ja noch diese Art von Anruf. Auf jeden Fall ist das schon eine sehr, sehr traurige Geschichte, die du uns da erzählt hast, Marion. Was ich dir damit oder überhaupt mal so mitteilen möchte, dass diese Angst da ist. Weißt du? Ja, ich verstehe. Auch wenn die da irgendwo hinrennen und machen und tun. Und die war, soweit ich weiß, ich habe das nochmal überlegt, seit ihrem vierten, fünften Lebensjahr mit ihrem Papa immer mal an Gräbern. Ja, das heißt, die war damit vertraut. Angst. Ja, ich verstehe. Genau. Liebe Marion, ich danke dir sehr für den Anruf und hoffe, dass, die Geschichte wirst du natürlich nie vergessen. Das ist mir schon klar. Nee, dennoch wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 Christine 28, guten Morgen. Guten Morgen. Christine, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich viel Lust auf Sex, also so dreimal täglich mindestens. Und bei meinem Mann ist das aber eher weniger geworden. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? Wir sind seit 7 Jahren verheiratet. Habt ihr ein Kind? Zwei. Wie alt sind die Kinder? 8 und 6. Ja. Und seit ungefähr einem halben Jahr wird das bei ihnen weniger, dass man vielleicht einmal am Tag hat, wenn überhaupt. Naja, aber immerhin, Moment, das du einmal am Tag ist doch nicht schlecht, nach 7 Jahren Ehe. Ja, aber ich brauche es eben mehr. Und wenn ich das dann so nicht kriege, wenn er dann nicht da ist oder er da ist, dann meine ich es eben auch schon mit gewissen Hilfsmitteln. Ja. Wogegen ja nichts einzuwenden ist? Nee, natürlich nicht. Ne? Also solange man ja nur Batteriefreunde nimmt, also Dildos oder man hat 10 Finger, ist das, finde ich, meiner Meinung nach noch in Ordnung. Finde ich auch. Ich wundere mich, dass du so sexuell so aktiv bist, dass du dreimal am Tag könntest, mit 2 Kindern, fast 8, 9, 7 Jahren zusammen. Ja. Ging das die ganzen Jahre so? Warst du die ganzen? Nein. Nein. Ich hatte früher für Sex gar nichts offen. Ach, und seit wann bist du da so aufgeblüht? Ich sag mal ungefähr seit 2 Jahren jetzt. Wie kommt das? Weiß ich nicht, also keine Ahnung. Auf einmal brauche ich es mehr, ich habe mehr Lust dran. Ich habe auch kein Problem, drüber zu sprechen. Hat denn dein Mann am Anfang, als es dann bei dir so losging, hat Hat er das mit Freude beobachtet und mit Freude mitgemacht? Ja, er hat es mit Freude mitgemacht. Und nur jetzt lässt es nach. Jetzt lässt es eben nach. Und ich habe eben die Frage, wie kann man das wieder auffrischen? Weil er wird ja auch nicht jünger, er wird ja auch älter. Wie alt ist er denn? Er ist 32. Naja, gut. Das ist ja noch ein Alter, wo es so haarscharf ist, geht ja noch. So. Ja, eben. Da kriegt man es ja noch hin. Ich weiß ja nicht, wie das irgendwann mal ist, wenn ich dann 40, 50 bin. Genau, und du dann 10-mal am Tag willst. So ungefähr. Ne? Wenn du immer radderdoller wirst, dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Was macht denn dein Mann vom Beruf? Er ist Elektriker. Und hat so einen ganz normalen Tagesjob und kommt abends manchmal dann auch müde nach Hause, oder wie gearbeitet hat. Ja, eben. Also er ist viel am unterwegs, viel am Arbeiten. Ja. Ist dann auch unheimlich gerädert und kaputt und braucht dann auch erstmal eineinhalb Stunden seine Ruhe. Und hat wahrscheinlich gar nicht mal überhaupt Bock, jeden Abend dann Sex zu haben, oder? Genau. Das heißt, er macht's dann quasi dir zuliebe, auch dieses eine Mal nur. Ja, denke ich mal, dass es echt wirklich nur mir zuliebe ist. Also du gehst dann hin und verführst ihn, von ihm geht die Initiative nicht aus. Ab und zu auch mal von ihm aus. Aber das ist dann meist am Wochenende oder wenn man gerade im Urlaub ist. Beklagt er sich denn, dass du ihm ein bisschen auf die Nerven gehst mit deiner Sexlust? Nee, er hat da noch so noch nichts zu gesagt. Und wenn ich mit ihm drüber sprechen möchte, dass ich das eben gern ändern möchte, dann weicht er mir aus und sagt, jetzt können wir nicht hin, die Kinder sind ja wach. Hm? Du sagst, du möchtest das gerne ändern. Wie meinst du das, dass du es ändern möchtest? Ja, entweder ich weniger, dass ich das irgendwie zurückschraube, ich weiß aber nicht wie, oder dass ich ihn dazu kriege, dass er wieder mehr Lust zu hat. Hm. Und wenn du das Thema ansprichst, dann sagt er jetzt nicht und verschiebt es. Ja, weil entweder sind die Kinder wach oder es ist irgendwie gerade was anderes da. Mhm. Ne? Aber ist das denn nicht eine ganz gute Praxis, wenn man sagt, okay, einmal in der Regel mit dem Mann und den Rest mache ich mir alleine, wenn ich so scharf bin? Ja, wäre eine Regel möglich, aber mein Mann macht es eben mehr Spaß, als wenn ich natürlich, aber Sex ist ja ja klar, aber Sex ist ja natürlich wir gehören zwei zu und beide müssen beiden muss es richtig gut gehen dabei und wenn das die Lösung ist das doch okay. Ja, nur ich kann mit der Lösung nicht ganz so leben. Warum? Weil ich auch jemanden brauche, der mich dann auch anfasst und zittert anfasst und das geht eben nicht mit mir alleine. Aber da wirst du dich mit abfinden müssen, wenn dein Mann... Es irgendwie eine dritte Hand, die einen zärtlich streichelt, zärtlich anfasst. Ja, ja, schon klar. Aber das kannst du ja nicht erzwingen. Wenn dein Mann dazu keine Lust hat und erschöpft ist, kannst du es nicht erzwingen. Ja, dann musst du auf diesen Kompromiss musst du dich dann einlassen. Mhm. Oder gibt es verwegene Gedanken, dass du eventuell fremdgehen würdest wollen? Nein, auf keinen Fall. Wenn das ist. Wie so schön heißt das verflixte siebte Jahr, das hält nicht in jede Ehe. Wäre denn vielleicht eine Möglichkeit, wenn ihr so ganz anders, vielleicht anderen Wind in euer Sexualleben bringen würdet, Stichwort Swingerclub? Das haben wir ausprobiert. Aha. Würde ich nie wieder tun. Ach so, ist nicht dein Ding. Also überhaupt nicht. Also wir sind danach auch in einem geschlossenen Raum gewesen, den wir selber abschließen konnten. Mhm. Aber diese Leute, die dann mitgassen können noch, also das war für mich gar nicht. Hat ihm das denn gefallen im Swingerclub? Nein, auch nicht. Auch nicht, also gut, dann geht also, das. Es war schön, die anderen zu beobachten und zuzugucken, aber dabei mit auf die Wiese zu gehen und mitzumachen, kam für mich überhaupt nicht in Frage und für ihn auch nicht. Mhm. Okay, also käme auch nicht sowas in Frage, dass ihr vielleicht euch mit einem anderen Pärchen anfreundet und da so eine sexuelle Geschichte aufbaut? Nee, glaube ich nicht. Auch also, weil da könnte ich wieder nicht mehr leben, dass die andere Frau meinen Mann vielleicht eventuell anfassen würde. Das wäre unter Umständen so, ja. Das ist so. Das wird unter Umständen ja vorkommen und da könnte ich gar nicht mit leben. Also da wäre ich. Okay, das irgendwie die Gedanken, dass es nachher heißt. Das schränkt natürlich jetzt den Aktionsradius enorm ein. Also, du Fremdgehen ist kein Thema. Singleclub ist nicht dein Ding oder euer Ding. Genau. Noch ein Pärchen dazu nehmen geht auch nicht. Ja, dann musst du dich damit abfinden, dass dein Mann nicht so oft will und du musst selbst Hand anlegen. Anders geht's nicht. Wenn du merkst, dass das immer noch mehr wird, würde ich mal mit dem Gynäkologen mal sprechen, Hormonspiegel mal machen lassen, ob da irgendwas nicht so ganz normal ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber du kannst es ja nicht, du kannst deinen Mann ja nicht dahin drängen, das geht ja nicht. Nee, nicht, dass es nachher heißt, ich vergewaltige ihn, ne? Ach naja, nur das nicht, aber dass er irgendwann, dass du ihm absolut auf die Nerven gehst, da kann natürlich auch eine Ehe dran zerbrechen, wenn da zu viel Druck aufgebaut wird. Ja, und genau das möchte ich ja auf keinen Fall. Also da muss ich eher an mich arbeiten, als wie an ihn. Glaube ich auch, denke ich auch so. Ist das da bei dir permanent so, im Winter, im Sommer, immer volle Kanne? Ja, und ab und zu habe ich das dann, da habe ich wirklich so Schübe, da könnte ich alle halbe Stunde. Und, ist schon ungewöhnlich. Also ich würde mal mit dem, wenn mich das doch ein bisschen vielleicht zu sehr beschäftigt, mal schon mit einem Arzt mal reden, mit dem Gynäkologen, und vielleicht kann der dich ja weiter verweisen noch woanders hin. Also wenn du merkst, dass du es eigentlich lästig findest, dann würde ich schon mit einem Arzt mal reden. Ja, ist ein bisschen komisch, weil ich früher ein Tuch kommt einmal im Monat hatte. Ja, also zurückhaltend warst, ne? Also unheimlich zurückhaltend. Ich war eigentlich kleine graue Maus. Ja. Aber da muss doch irgendwas passiert sein, dass du so aufgebrochen bist. Ich weiß es nicht, was passiert ist. Also, keine Ahnung. Also, ich glaube, wir haben alles besprochen, Christine. Ja. Ne, du musst dich arrangieren mit der Situation oder auch mal ein Gespräch mit dem Arzt führen. Wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke. Dir und deiner Ehe und deiner Familie. Alles Gute. Ja, okay, danke auch. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch eine Mitteilung machen. Ihr erinnert euch an mein Gespräch mit Britta vor ein paar Wochen, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte und die erschütternde Geschichte erzählte, dass ihr Mann ein paar Tage vorher auf einer Fußgängerampel ums Leben gekommen ist, beim Überqueren an einer Fußgängerampel. Und als sie bei uns angerufen hat, gesagt hat, dass sie in den nächsten Tagen in ein Hospiz gehen will, weil sie vermutlich nur noch eine Woche zu leben hat. Britta ist tot. Wir haben die Nachricht von einer Verwandten bekommen, und da dieses Gespräch so sehr viel Aufsehen erregt hat, hier in dieser Sendung, haben wir beschlossen, das auch öffentlich jetzt hier zu erzählen, und ich glaube, das wäre sicher auch im Sinne von Britta gewesen. So, jetzt geht's weiter mit Alex. Und Alex ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Alex. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Alex. Ich habe hier gerade das Gespräch von meiner Vorrednerin mitgekriegt. Und wir hatten vor ungefähr 10 Wochen mal miteinander gesprochen. Das ist gleiche Thema, was du vorhin vorgeschlagen hattest, über den Swingerclub. Das wollte ich eigentlich vorwegnehmen, aber du warst schneller in dem Moment. Deswegen aber ich rufe wegen etwas ganz anderem an. Ja. Ich habe gestern Morgen ein Kinderleben gerettet. Was ist genau geschehen? Ich habe mich vor ungefähr vier Jahren typanisieren lassen bei der deutschen Knochenmarkspenderdatei. Ah, sehr gut. Als Mitläufer. Ja. Ohne Gedanken daran, dass man da vielleicht mal wirklich gebraucht wird, sondern einfach nur irgendwo als Karteileiche landet. Vor 3 Monaten habe ich einen ersten Anfangsbrief bekommen, dass meine Gewebemerkmale doch mal bitte etwas näher überprüft werden möchten. Das endete, also ging dann über eine Blutabgabe zu einer richtig großen. Ja, in einer Klinik irgendwo? Nein, erstmal beim Hausarzt. Ja, und die haben das weitergereicht an die Ergebnisse? Die haben das weitergereicht an die DKMS bzw. die Labore dazu. Ja. Und am 25.09. bekam ich dann einen Anruf von der DKMS. DKMS heißt, sag's mal ausgesprochen? Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Genau. Und am 25. bekam ich dann einen Anruf, ob, also nach der letzten großen Blutabnahme, ob meine Bereitschaft zur Knochenmarkspende noch stehen würde. Und deine Antwort war? Ja. Ja. Was ist dann genau passiert? Ich bin am 29. bin ich nach Hamburg ins Universitätsklinikum Eppendorf. Mhm. Da gibt es eine spezielle Abteilung für Knochenmark. Ja. Von wo kamst du? Aus Lippe, bei Bielefeld. Ah ja. Mhm. Hab dann meine ganz normalen Voruntersuchungen gemacht. Mhm. Was sind das für Voruntersuchungen? Was muss man da machen? Man kriegt Blut abgenommen, man kriegt nochmal die Frage gestellt, ob man die Entnahme, also es gibt zwei Entnahmeverfahren. Einmal, dass man eine bestimmte Flüssigkeit unter die Bauchdecke irgendwo in die Richtung sich selber spritzt, wo sich dann diese Blutkörper oder sowas drunter bilden, die dann irgendwie abgezogen werden, ne? Irgendwie rausgesaugt werden oder rausgefiltert, rausgewaschen. Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Okay, vielleicht ist das eine Methode, wenn du es nicht genau verstanden hast, erzählen wir es auch gar nicht genau, dann ist die Gefahr, dass es falsch erzählt wird. Was ist genau bei dir geschehen dann? So, und ja, wie gesagt, ich habe die ganzen Sachen mitgemacht und bin dann am Dienstag mit Niki zusammen nach Hamburg gefahren. Mit wem zusammen? Mit meiner Freundin. Ja. Mit der hast du letztens gesprochen, falls du dich noch erinnern kannst. Lass uns mal bei deinem Fall jetzt bleiben. So, ja, auf jeden Fall bin ich Dienstagabend in die Klinik rein. Und Mittwochmorgen um 7 Uhr bin ich dann auch längs operiert worden. Längs operiert worden? Was heißt das? Auf dem Bauch liegend. Was heißt dann operiert? Was heißt genau operiert worden? Also man kommt unter Vollnarkose. Und man bekommt mit, ja, ganz kleinen, also Kugelschreiberspitzen, so in der Richtung Nadeln, gehen die in den Beckenkamm. Und da haben die mir das Knochenmark rausgenommen. Soweit ich informiert bin, ist das eine Methode, die gar nicht mehr so häufig ist, weil das ja eine sehr aufwendige Methode ist. Du sprichst von Vollnarkose. Sondern dass es viel einfacher geht, nämlich schlichtweg durch eine Blutentnahme und ein bestimmtes Verfahren, was ich auch nicht genau weiß, aber was viel einfacher ist und weniger auch abschreckend. So, jetzt hat man dir das aber auf diese Art und Weise so kompliziert. Das hat dir diese Klinik so gewünscht. Wahrscheinlich aus speziellen medizinischen Gründen. Wer hat dann diese Spende bekommen? Ein Kind, sagst du? Die Spende ist am Mittwochmorgen um 10 Uhr von einem Kurier abgeholt worden. Ja. Ist nach Frankreich gegangen. Ach, nach Frankreich. An einen 16-jährigen Jungen, der an Leukämie erkrankt ist. Wirst du denn irgendwie noch was von diesem Jungen erfahren? Ja, also man hat mich am Mittwochmorgen angerufen. Vorher hat man mir das nicht gesagt, für wen diese Spende ist. Das ist auch alles datenrechtlich, weiß jetzt auch nichts mehr, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Also ich darf jetzt einen Brief schreiben, erstmal anonym, den ich dann an die DKMS schicke. Die reichen das dann weiter nach Frankreich? Richtig. Ja. Wir haben in Deutschland, wenn diese Spende Deutschland innerdeutschland gewesen wäre, eine Sperre von 2 Jahren. Sperre von 2 Jahren heißt, innerhalb von 2 Jahren darf man keinen Kontakt aufnehmen. Richtig. Oder? So. Wie das jetzt mit Frankreich geregelt ist, das weiß ich noch nicht ganz genau. Vielleicht sind auch 2 Jahre, vielleicht auch 3 Jahre. Das heißt, du würdest schon ganz gerne wissen, ob das angeschlagen hat, ob es dem Kind gut geht und wie sich das alles weiterentwickelt hat. Das kann ich wenn ich es möchte, natürlich, wenn ich mich da melde, dann kann ich das in circa 3 Monaten, ich das nacherfragen. Ach so, anonym dann, ne? Anonym, richtig, weil die kriegen auch immer die Bescheide, dass das geklappt hat. Wie es dem Kind aktuell geht, weißt du noch nicht, das ist noch zu frisch, ne? Ja. Nein. Ja. Respekt, Alex. Das ist ja nun schon ein heftiger Eingriff gewesen. Wie gesagt, wie ich informiert bin, ist das die wirklich Ausnahme. Wie kommt es, dass du dich da so engagierst und das getan hast? Also ich sag mal so, ich habe viel Unsinn in meinem Leben gemacht, aber ich habe noch nie wirklich etwas Bedeutendes tun können. Und jemandem ein Leben zu schenken oder die Chance zu haben, ja, es kann ja auch sein, dass da noch irgendwas zwischenkommt, sagen wir mal so, dass das vielleicht abgestoßen wird, dann stehe ich aber immer noch mit meiner Handynummer da, der nochmal, aber im Endeffekt... Aber das ist schon auf jeden Fall was Bedeutendes, da hast du recht. Ja, das macht man nie zweimal. Mhm. Das haben sie mir auch in der Klinik gesagt. Das ist wie wenn man Lotto spielt, dann kriegt man gesagt, ihre Gewinnchance beträgt 1 zu 140 Millionen. Wie muss es sein, wenn man den richtigen Knochenmarkspender findet? Das ist wie. Und als das Knochenmark dann entnommen worden war, wie lange musstest du da noch in der Klinik bleiben? Konntest du an dem Tag nach Hause wieder? Also ich sollte eigentlich bis heute, bis gestern Morgen bleiben. Mhm. Ich habe mich aber Mittwochmorgen um 10 Uhr war ich wieder wach. Ich habe mich so gut gefühlt, konnte auch wieder rauchen gehen, so dass ich dann gefragt habe, ob ich wieder raus könnte und bin dann um 2:30 nachmittags war ich auch wieder draußen. Also. Ich muss sagen, ich habe jetzt 3 kleine Löcher im Popo. Mhm. Ja? Ja, die wachsen wieder zu. Ja, so, und also jeder, der vielleicht so darüber nachdenkt, hat man da Schmerzen? Nein, man hat ein Gefühl zwischen Ziehen und Stechen, sage ich ganz einfach. Es klappt noch nicht so ganz, die Beine übereinander zu schlagen oder auch mit der Treppe schnell runterzulaufen. Das noch nicht, aber das kommt auch alles wieder. Alex, ich habe großen Respekt vor dem, was du getan hast. Finde das ganz toll. Und wir hoffen gemeinsam, dass es diesem Kind dann auch wirklich hilft und dass das Kind gesund wird. Und es wäre schön, wenn du dann in absehbarer Zeit davon dann auch Nachricht bekämst. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich weiß nicht, ob du das zulässt, aber ich würde mich freuen, wenn noch viele, viele Menschen mehr, die jetzt auch zuhören, vielleicht mal diese Seite besuchen. Ich habe sie jetzt mehrfach benannt und sich vielleicht einfach auch da registrieren. Sehr guter Tipp. Kann ich nur unterstreichen und finde ich alles in Ordnung. Und du bist ein tolles Vorbild. Wenn ich noch einmal grüßen darf, dann möchte ich dieses, und ich tue es außerordentlich gerne, das Fachpersonal der Universitätskliniken Hamburg-Eppendorf grüßen. So, jetzt freut man sich in Eppendorf. Wunderbare Arbeit leisten. Und das ist jetzt rübergekommen. Lieber Alex, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Um 1.42 Uhr sage ich guten Morgen zu Stefan und der ist 26. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Ja, hallo Stefan. Um was geht's bei dir? Na, und zwar, ich habe damals so in meiner Jugend viel Scheiße gemacht. Ich war halt drogenabhängig gewesen und habe Beschaffungskriminalität getrieben, um halt eben das zu finanzieren. Habe dann einen besseren Weg gefunden, habe halt dann Therapie gemacht in Berlin. Mhm. Und bin dann irgendwann in eine andere Stadt wieder gezogen, also in eine andere Stadt als dort, wo ich dann vorher gelebt habe. Mhm. Habe dann meine Ausbildung wieder aufgenommen in einem Restaurant und als Restaurantfachmann. Und ja, dort ist dann halt eben vor kurzem eingebrochen worden. Ich habe halt Schlussdienst gehabt und die ganze Sache, die ging halt auf mich. Ne? Also ich bin zwar halt nie bestraft worden oder so, ich habe das auch nie gemacht und ich bin aber halt eben Beschuldigter von denen. Moment, da ist eingebrochen worden und man beschuldigt jetzt dich, dass du damit zu tun hast oder dass du derjenige bist? Oder wie? Ja, so in dem Dreh, also das muss man den Ablauf erklären. Also ich habe da halt eben Schlussdienst gehabt, habe dann halt eben ganz normal meine Abrechnung gemacht, wie ich sie immer mache, jeden Tag. Ja. Habe dann das in diesen Schrank reingetan, wo es immer reinkommt. Wie viel Geld war das denn? Was weggekommen ist oder was ich abgerechnet habe? Eins an dem anderen. Was du abgerechnet hast, waren? So, was ich abgerechnet habe, waren 900 Euro oder sowas. Und weggekommen sind sich 3.000 oder sowas. Ach, weil die im Schrank lagen? Genau, von anderen Leuten, ne, die dort arbeiten. Okay. Ja. Genau, und habe dann halt ganz normal zugeschlossen und den Schlüssel dort an der Stelle hingelegt, wo er immer hinkommt, damit das Reinigungspersonal reinkommt. Und ja, irgendjemand, weiß nicht, der dort halt auch mal gearbeitet hat, dort haben ja mal viele Leute gearbeitet. Und der Schlüssel kommt ja schon eine ganze Zeit dort an diese Stelle hin. Mhm. Und der muss einen Schlüssel genommen haben, ne, und oder die, was weiß ich, die Tür normal aufgeschlossen haben, den Schrank dort aufgebrochen haben und dann halt wieder zugeschlossen haben und gegangen. Ne. Okay, so, das Geld ist weg. Das Geld ist weg. Ja. So, und warum beschuldigt man jetzt dich, dass du das gewesen bist? Ich habe immer mit offenen Karten halt dort gespielt. Also ich habe immer aufgrund deiner Vorgeschichte. Weil ich bin halt 26 und habe halt jetzt erst Ausbildung und sowas und dann fragt man sich natürlich warum, ne? Mhm. Und da ich ja eigentlich stolz auf mich bin, dass ich mich geändert habe, ne, und dass ich auf einer normalen Schiene bin. Wie lange warst du jetzt in diesem Hotel? Im Restaurant, ich bin immer noch dort. Nein, wie lange jetzt du in diesem Restaurant warst, wo das passiert ist? Bist? 2 Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Genau. Und ich habe ja, das ist bin da viel höher oder so abgerechnet worden. Ne? So, also wenn, dann hätte ich da nie irgendwie normal die Tür zugeschlossen. Ne? Okay, also da ist doch dann die Polizei eingeschaltet worden, nachdem das passiert genau. ist. Und genau. haben die sich in irgendeiner Weise auch geäußert und dich als verdächtig ja, gesehen? Ja, also den Tag danach hat halt mein Chef mich angerufen so und hat halt gefragt, ob ich ganz normal alle Türen zugeschlossen habe und so. Ich so, ja, natürlich habe ich das gemacht. Mhm. Und dann hat er irgendwann auf den Punkt gekommen, ja, hier ist eingebrochen worden. Ne? Und ja, gesagt, ja, ich habe alles normal zugeschlossen, mir nichts dabei gedacht. Ich habe halt noch geschlafen, weil ich halt lange gearbeitet habe den Tag. Ne? Mhm. Und dann irgendwann stand halt mein Chef und der Leitende von Service vor meiner Wohnungstüre und sagten zu mir so, ja, du bist jetzt Hauptverdächtiger. Und ich so, und was bin ich Hauptverdächtiger, sage ich so. Ja, dann sind sie halt dann reingekommen, haben auch geguckt so und... Also du bist Hauptverdächtiger aufgrund deiner Vergangenheit oder aufgrund irgendwelcher Indizien? Aufgrund, nehme ich mal an, meiner Vergangenheit, weil ich der Letzte war. Ne? Du du sagst jetzt zu mir, dass du es hundertprozentig nicht warst. Okay, definitiv, nein, ich habe auch alles der Polizei da halt gegeben, was sie haben wollten, ne? Da halt meine Jacke wollten sie haben und sowas. Weil du sagst halt zu mir, dass du es hundertprozentig nicht warst. Aber natürlich war aber ich. Natürlich. Ja. So, wie ist die Situation jetzt im Moment? Bist du da jetzt beurlaubt oder? Nee, ich bin nicht beurlaubt. Ich habe dann auch mit meiner Mutter geredet, so. Ich habe halt angerufen, meine Familie und sowas. Ne, ich habe dir das auch so geschildert, ne? Und die haben ja auch selber sich einen Kopf gegriffen, dass ich dort werde zum Schluss dann noch einbrechen, dann ganz normal die Türe zuschließen und gehen. Darfst du denn wieder arbeiten? Nach wie vor? Ich bin die ganze Zeit schon arbeiten, würde. Mhm. Und wie ist die Stimmung jetzt da? Du bist Verdächtiger und arbeitest da? Genau, na, ich bin ja nichts bewiesen. Ne? Ich bin ja froh, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass sie sagen, ja, du warst nie. Ne? Ja, ist klar, aber wenn man verdächtigt wird, wenn man vom Chef verdächtigt wird und arbeitet da jeden Tag, dann muss das doch ein komisches Gefühl für dich sein. Ein sehr komisches Gefühl. Da sind noch immer so eine Anspielungen ja auf Arbeit. So, letztens haben wir zum Beispiel zusammengesessen noch na, auf dem Bierchen drauf der Terrasse und dann haben sie ja gemeint, jetzt musst du es ja haben und sowas, ne? Und ich finde das schon heftig, ne, so, und. War das jetzt eher spaßhaft gemeint, oder? Spaßhaft nehme ich doch an, aber mich hat das schon ein bisschen bedrückt. Mich kotzt sowas halt an. Natürlich. Also, wenn man sich selber geändert hat und dann. Ja, klar, es ist extrem ungerecht, ja. Ne, aber hat die Polizei und die Spurensuche denn nicht noch irgendwas anderes entdeckt, was vielleicht auf eine andere Spur führt? Ne, die haben ja noch nie meine Jacke noch nie untersucht. Ich habe noch kein Ergebnis. Also der meint, das Ergebnis wird auf jeden Fall negativ ausfallen, das weiß ich ja, ne? Aber die Zeit dahin, das ist erstmal hart, ja. Also, man hat man steckt sein Herzblut auch in die Arbeit, ja. Man steckt richtig viel rein, man tut mit Ehrgeiz bedienen, also ich mache das halt gerne, ne? So, und ich habe immer mit offenen Karten gespielt und es passiert auch immer dort sowas, ne? So, ja. Umso bedauerlicher ist das natürlich, wenn dann sowas passiert. Gerade dir passiert, in deinem Umfeld passiert. Ja. Mensch, Stefan, da kann ich ja nur wirklich Daumen drücken, dass die Sache aufgeklärt wird oder dass dann eine andere Spur aufgenommen wird, dass ich denke schon, dass der Fokus von dir weggelenkt wird. Ja, denke ich doch. Mensch. Ja, weil die sind gerade, also ich habe da meine Jacke abgeben, die ich an dem Tag anhatte, ne? Und ja, ja. Das werden wir dann mal kontrollieren. Aber ich bin ja schon mal beruhigt, dass du weiter arbeiten darfst. Hätte ja sein können. Ja, definitiv. Also ich habe ja auch am Anfang überlegt, so, boah, weil das war so viel. Am einen Tag, da steht mein Chef, am nächsten Tag steht die Polizei vor meiner Tür. So, ja, komm, mach bei mir Haus versuchen, können machen, was er wollte. Ne? Aber also, wir drücken die Daumen, dass die Sache aufgeklärt wird und dass du in Ruhe weiterarbeiten kannst und deinen Weg gehen kannst, Stefan. Ja, ist schön. Da habe ich gleich kurz mal eine andere Meinung einholen. Ne? Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ne? Bedanke mich. Tschüss. Ja. Na, ciao, ciao. Annalena ist hier. Annalena ist 23. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Annalena. Was geht's bei dir? Ich würde sehr gerne mit dir über meine Vorlieben reden. Meine sexuellen Vorlieben. Ja, würde ich mit dir auch gerne drüber reden. Welche Vorlieben sind denn das? Ich mag Haare. Nicht die Haare auf dem Kopf, eher generell bezogen auf die Körperbehaarung bei Männern. Ja. Ja. Ja. Also die Haare am Mann. Du stehst nicht irgendwie ein bisschen, hast nicht so einen Fetisch, dass du abgeschnittene Haare irgendwie über dich rieseln lassen musst oder so. Das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Genau. Also du stehst auf den behaarten Mann, der nicht überall rasiert ist. Der, wenn es geht, gar nicht rasiert ist, genau. Annalena, ich muss dir da so recht geben. Ich auch. Ich finde die Kerle schrecklich, die glatt rasiert sind. Genau. Ich finde das eine so blöde Mode bei den Männern. Also erzähl mal, in deinem Alter, du bist 23, die meisten Jungs in dem Alter sind doch rasiert, ne? Oder? Genau, ja. ich nenne meine Generation auch ganz gerne mal die Generation Haarlos. Ja, die Generation. Die Männer sich auch den Schambereich rasieren. Furchtbar. Die Brust rasieren. Ja. Ganz furchtbar, ganz genau. Richtig geil behaarte Männer machen sich blank. Genau. Und die meisten, weißt du, wenn ich mit den Jungs rede, dann sagen die, das machen wir für die Frauen. Ja. Weil die Frauen immer rummäkeln, ich habe dann Haare im Mund und sowas. Ja, für mich ist auch deswegen sehr schwer, Männer in meinem Alter zu finden. Das glaube ich. Um nicht zu sagen, ganz schwer, oder? Sehr schwer, ja. Wann hattest du den letzten haarigen Kerl? Feste Beziehung mit haarigen Männern hatte ich eigentlich noch nie. Ja. Noch gar nicht. Also das bezieht sich eigentlich immer nur auf Sexuelle. Ja. Ja. Aber Sex dann doch schon einige Male mit haarigen. Ja. Ja. Wie erkennst du dir denn das von außen so? Also von außen ist gut. Also so im normalen Leben. Wie erkennst du das, ob jemand, oder wie ahnst du das, ob jemand rasiert ist im Schambereich oder ob er nicht rasiert ist? Ja, gar nicht. Also ich finde diese Männer eben im Internet. Ach so. Genau, wo ich dann auch ganz explizit meine sexuellen Vorlieben benennen kann. Ja. Wo sich dann auch wirklich nur Männer melden können, die dieses Interesse eben teilen. Weil ich da ja schon wirklich sehr auf die Haare stehe. Also auf die Haare, auf der Brust, auf Brusthaare? Brusthaare, Rückenhaare, auf dem Hintern. Ach so, also wenn jemand auf dem Rücken so richtig also sehr, sehr animalisch behaart ist, findest du scharf? Ja. Ja? Ja. Schamhaare sowieso? Ja, sowieso. Haare an den Beinen auch? Ja. Also wirklich... Gibt es dafür eigentlich eine Fetischbezeichnung? Oder? Nö, ne? Also ich war schon jetzt öfters auch auf verschiedenen Haarfetischforen. Mhm. Allerdings sind das eher Leute, die stehen da drauf, eben Leuten den Kopf zu rasieren. Ja, also ja, sowas in der Art eben, ja, das ist nicht so meine Richtung. Genau, das also meinte ich. Also schwer, sowas zu finden, also. Ja. Ja. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass du eher fündig wirst bei etwas älteren Männern, oder? Wie alt sind die denn so in der Regel? In der Regel zwischen 40 und 50 Jahren. Ach. Ja. Und die? Also in meinem Alter ist das ganz schwer, solche Männer zu finden. Ja. Fast schon unmöglich. Also ich habe noch keinen gefunden. Aber ist denn das dann dein Geschmack, mit einem so viel Älteren dann was sexuell anzufangen, auch wenn er Haare hat? Eher weniger, aber... besser als nix, oder? Ja, bei diesen Treffen geht's eben um... Sex. Ich versuche eben meine sexuellen Vorlieben so zu befriedigen. Ja. Und das finde ich eben in einer Beziehung zu einem Mann in meinem Alter gar nicht. Also meine letzte Beziehung, meine letzte wirklich feste Beziehung ist auch aus diesem Grund auseinandergegangen. Weil der Junge sich rasiert hat. Weil ich mich eben sexuell nicht befriedigt gefühlt habe, genau. Weil er rasiert war. Genau. Das heißt, wenn er... Aber dann hätte er doch dir zuliebe sich die Haare wachsen lassen können. Es sind ja nicht nur die Haare, die müssen ja nicht nur vorhanden sein. Also ich mag ja auch die Haare durch die Haare. Es fängt damit an, dass ich durch die Haare durchgehe mit meinen Fingern. Mhm. Bis hin, dass ich an den Haaren mich schmiege, ausbeiße teilweise. Ausbeiße? Du beißt die Haare aus? Ja, das geht am... Ja, das geht eigentlich nicht an jedem Körperteil. Also ich habe festgestellt, das geht am besten bei Scham- und Achselhaaren. Bei Schamhaaren ausbeißen klingt nicht so reizvoll für einen Mann. Ja, das also, nenne ich dann aber auch schon explizit in den Internetanzeigen, damit die schon wissen, worauf sich einstellen können. Also es sind nicht nur dieser reine Haarfetisch, sondern da kommt auch so ein bisschen Sadomaso dazu. Ja. Ne, kann man sagen. Bist du denn selbst... auch nicht rasiert? Oder bist du rasiert? Ich bin teilweise rasiert, aber nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich rasiert sein muss. Also den Bereich, den man nicht sieht, gerade im Winter jetzt die Beine und mein Schambereich, den rasiere ich nicht. Mhm. Aber im Sommer rasiere ich mir auch die Beine und auch die Achselhaare, weil ich eben, ja, ich fühle mich eigentlich noch nicht wirklich bereit, das öffentlich zu zeigen. Man wird eben schräg angeguckt, also gerade in meinem Alter. Ja, glaube ich. Also du machst es dann letztendlich nur für die Leute. Wenn du wenn du ganz alleine für dich wärst und es allen egal wäre, dann würdest du die Haare stehen lassen. Ja. Für mich ist es auch ganz furchtbar, ins Schwimmbad zu gehen. Also ich vermeide es eigentlich wirklich, mich im Bikini zu zeigen, weil ich dann weiß, dass ich meine Schamhaare abrasieren muss und das. Ja. Das mag ich eigentlich nicht. Also, ich kann es eigentlich nicht glauben, dass so gar niemand in deinem Alter zu finden ist, der den ganzen Quatsch nicht mitmacht. Das muss es da auch geben. Ja, so bis jetzt hat sich noch keiner in meinem Alter gemeldet. Also ich schreibe auch mein Alter in den Anzeigen hin, in der Hoffnung, dass sich jemand in meinem Alter doch dann meldet. Ja. Aber das ist bis jetzt eigentlich ausgeblieben, ja. Stehst du denn auch auf Männer, die einen Bart haben? Oder einen Vollbart vielleicht sogar haben? Ja, das ist... Müsste doch eigentlich... Sehr attraktiv, aber wenn er ein Vollbart hat, aber sonst kaum Körperbehaarung, dann finde ich das auch wieder weniger gut. Ja, ja. Ist klar. Also der Vollbart wäre eigentlich so die Sahnehaube, wenn genau. Alles andere auch schön ganz fett genau. Behaart ist. Ne? Ja. Mensch, Annalena. Ja, also wie gesagt, ich kann das ja nachvollziehen. Und da musst du einfach suchen. Und wir hoffen, dass die Zeiten sich mal wieder ein bisschen ändern, dass die Jungs sich nicht alle blank machen. Das hoffe ich auch. Ne, das kann ja sein. Das sind ja immer so Moden. Ja. Ich weiß noch, es ist noch gar nicht so sehr lange her. Also schon vielleicht 10 oder 15 Jahre oder so, noch ein bisschen länger. Da war ich im Fitnessstudio. Und wenn man da unter der Dusche stand und die glatt rasierten Jungs waren, entweder wurde dann gesagt, das sind Schwule, oder es waren Menschen, die aufgrund ihrer Glaubensvorschriften das gemacht haben. Und dann plötzlich hat sich das ganz, ganz doll gewandelt und nun sind alle rasiert. Ja. Hoffen wir auf eine Veränderung, Annalena. Ich wünsche dir viel Glück bei der Suche nach einem sehr haarigen Mann. Dankeschön. Dann, darf ich dich noch was fragen? Ja, gerne. Ja. Immer wenn ich deine Sendung sehe, ist da hinten der Hirsch immer in meinem Blickfeld. Ja, das soll er auch. Ach, der soll wirklich. Der wird jeden Abend dahingestellt, das ist so ein kleines Maskottchen, weil ich so auf Hirsche stehe und habe diesen weißen Hirsch mal von einem Kollegen geschenkt bekommen und der macht sich ganz schön in unserem doch recht kargen Fernsehbild. Ja, das finde ich auch. Ja. Alles klar. Annalena, danke. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt begrüße ich sehr herzlich die Melli und Melli ist 29. Guten Morgen, Melli. Hallo. Hallo. Was geht's bei dir? Ja, und zwar rufe ich nochmal zum Thema von gestern an. Auf dem Friedhof? Ja, richtig. Mhm. Ich bin vor circa zweieinhalb Jahren, ist es her, bin ich mit meinem Freund auf einer Fete gewesen. Ja. Und auf dem Weg nach Hause, das war in Düsseldorf, musste mein Freund dringend zur Toilette. Mhm. Und er konnte auch nicht mal einhalten, sodass wir gesagt haben, wir gucken, wenn wir jetzt irgendwo vorbeikommen, wo es recht an der dunklen Ecke, halten wir an. Mhm. Und dann haben wir halt auch was gefunden. Man hat nur Mauern gesehen und wir haben uns auch überhaupt nicht dabei gedacht, dass das jetzt ein Friedhof dahinter ist. Mhm. Haben kurz angehalten, er stieg dann aus und hat dann halt sein Geschäft kurz verrichtet. Mhm. Und dann haben wir ein Stück weiter ein Tor gesehen und es leuchtete halt. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass das ein Friedhof war und da man hat von außen halt die Kapelle sehen können. Was leuchtete und denn da? Das war sehr, sehr schön beleuchtet, sodass ich halt gesagt habe, wir gehen jetzt mal dorthin. Ja. Und dann sind wir zu der Kapelle hin. Links und rechts von der Kapelle war nichts. Also man konnte auf den Friedhof draufgehen. Bitte? Man konnte auf den Friedhof draufgehen. Ja, richtig, man konnte ganz normal draufgehen. Da war kein Tor? Nee. Also kein verschlossenes Tor? Nee, also das war ganz normal offen und man konnte vom Tor aus, konnte man geradeaus auf die Kapelle drauf schauen. Weil das halt wirklich unheimlich schön beleuchtet war, habe ich gesagt, ich möchte mir das ganz gerne mal näher ansehen und wir sind dann halt händchenhaltend auch bis zu der Kapelle hin, haben uns dann dahingestellt, ich habe mich ein bisschen umgesehen, war halt, es war halt natürlich sehr dunkel, weil es war Viertel nach zweieinhalb, drei nachts. Und dann haben wir uns umarmt und in dem Moment, wo wir uns umarmt haben, hat mein Freund ein Rascheln gehört. Ich habe das Rascheln jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe mich dann halt nur umgesehen und in dem Moment ich kann es einfach gar nicht beschreiben, tauchte dann eine ganze Familie auf. Eine Familie? Eine ganze Familie. Mitten in der Nacht auf dem Friedhof? Richtig. Und wie gesagt, von der Kapelle links und rechts, da war nichts, da waren nur Gräber. Und die Familie ist wohin gegangen dann? Die Familie ist dann an uns vorbei und ist raus, Richtung Tor. Wie merkwürdig. Das Merkwürdigste kommt, ich habe erstmal Angst gekriegt, wir sind dann hinterher als die Familie raus war und man konnte nur nach links und nach rechts und die waren schwule verschwunden. Wir haben sie nicht mehr gesehen. Wie gruselig. Ja, wir sind dann auch nochmal zurück und haben an den Gräbern geschaut und da an dem Grab sah man, dass eine ganze Familie beerdigt war. Also das war... Oh Mann, jetzt hast du uns aber eine ganz gruselige Story ganz am Ende der Sendung erzählt. Die Sendung ist nämlich vorbei. Danke, dass du angerufen hast, liebe Melli. Ich muss Schluss machen. Danke. Tschüss. In der Technik, Katrin Benig. Und ich hoffe, dass wir uns nicht gruseln in der Nacht.